Erschöpfung spricht aus unserem schwachen Glieder und die Energie weicht aus dem Körper. Nur der Teufel weiß, warum wir täglich laufen und in diese Hölle wiederkehren. Siehst uns wanken und wir verstecken uns vor dir, weil wir den eigenen Abgrund spüren. Es ist so traurig, doch unsere Heimatseele ist hier. Wohin sollen wir jetzt noch gehen? So grässlich, dieser Durst, der uns verleitet und unsere Lebenszeit verschwindet. Wir sind verdammt durch einen Fluch, den wir uns wählten, und Selbstzerstörung, die uns leitet. Es bleibt ein Schatten von dem, was wir früher waren. Es ist der Sterben, das uns leitet. Wie Gerippe klappern wir auf diesem Platz. Die auf Erden macht, ist stark genug, um uns noch zu helfen. Unsere Leben sind schon längst gelebt. Keine Kraft kann so in uns fallen, dass wir aus diesem Terror schreiten können. So sehen wir nur, wie die Zeit verhält. Die auf Erden ist stark genug, um uns noch zu helfen. Unsere Leben sind schon längst verlebt. Keine Kraft kann so in uns fallen, dass wir aus diesem Terror schreiten können. So sehen wir nur, wie die Zeit verläuft.